durch die grünen Wälder hallen. Hoch am Himmel kreist ein roter Melan. Fliegt durch die Wolken, zieht mich in seinen Bann. Einmal nur das Land aus seinen Augen sehen. Einmal die Bedeutung von Freiheit verstehen. Ohne Wald will ich so sagen. Ohne Wald seh ich um dich ragen. Düster und kalt, Nebel und Stille, Natur und freier Wille. Ohne Wald will ich so sagen. Ohne Wald seh ich um dich ragen. Düster und kalt, Nebel und Stille, Natur und freier Wille. Ohne ins Wald, Siegfried sage 800 Jahre alt. Am Siegfriedbrunnen fand er den Tod. An Hagens Händen klebte sein Blut. Dieser Landstrich ist sakrales Gebiet. Davon zeugt das alte Nibelungenlied. Ohne Wald will ich so sagen. Ohne um dich ragen, düster und kalt, Nebel und Stille, Natur und freier Wille. Ohne Wald will ich uns sagen, ohne Wald seh ich um dich ragen, düster und kalt, Nebel und Stille, Natur und freier Wille. Heiliger Wald, Heimstatt meiner Seele, ich kehr zurück. Welches Ziel ich auch wähle, deine Pfade gleichen einem Labyrinth. Das verwunschene Wegespenst. Ohne Wald will ich so sagen. Ohne Wald seh ich um dich ragen. Düster und kalt, Nebel und Stille, Natur und ohne Wald will ich so sagen. Ohne Wald seh ich um dich ragen. Düster und kalt, Nebel und Stille, Natur und freier Wille. Die Ruhe einkehrt, eine Wolke den Vollmond verzehrt. Fledermäuse aus den Höhlen rauschen, draußen die Winde und Stürme brausen. Ein Rudel Wölfe jagt durch die Nacht. Isegrim ist zurück.